Deutschlandfunk Nova. Hielscha oder Hase? Eigentlich sollte man ja öfter mit dem Bus zur Arbeit fahren oder mit dem Fahrrad und das Auto stehen lassen. Umwelt, Knickknack, ihr wisst, in Bologna. Da hilft euch die Stadt dabei, den inneren Schweinehund tatsächlich zu überwinden und was für die Umwelt zu tun. Und zwar mit der App Bella Mossa. Das bedeutet so viel wie gut gemacht. Netzreporterin Martina Schulte, was macht die App denn, um uns zum Fahrradfahren zu motivieren? Sie belohnt dich mit Freibier zum Beispiel oder mit Eiscreme oder mit Kinotickets. Und zwar immer dann, wenn du das Fahrrad oder den Bus oder die Bahn nimmst, auch Carsharing oder Fahrgemeinschaften sind freibierfähig. Denn mit dieser App Bella Mossa will Bologna eben die CO2-Emissionen senken. Die App gibt es seit 2017. Ausgedacht hat sich das Ganze der Stadtplaner Marco Amadori. Und der hatte die Idee, dass man umweltfreundliche Verkehrsmittel pushen kann, wenn man die Leute einfach mit kleinen Aufmerksamkeiten so ein bisschen ködert. Und sein Plan ist scheinbar aufgegangen, denn in der 6-monatigen Pilotphase haben sich über 22.000 Menschen bei Bella Mossa angemeldet. Über 1 Million Aktivitäten wurden getrackt. Aber wie funktioniert denn Bella Mossa? Also wenn du dir die App runtergeladen hast, legst du ein Konto an und dann beginnst du all deine Fahrradfahrten, deine Spaziergänge, deine Fahrten mit dem Bus oder in der Fahrgemeinschaft zu protokollieren. Das heißt, bevor du losgehst oder fährst, drückst du auf Start. Die App trackt dann deine Bewegungsdaten, um zu gucken, dass du nicht cheatest, also dass du jetzt für die Strecke nicht doch das Auto genommen hast. Und wenn du dann angekommen bist, beendest du den Track und dann bekommst du halt dafür Punkte. Super finde ich auch, dass die App nicht nur die Punkte anzeigt, sondern die bei jedem Weg auch anzeigt, wie viel CO2 du gespart hast. Und wie viele Punkte bekomme ich dann für eine Strecke? Also für so eine mittellange Strecke in der Stadt gibt es so um die 300 Punkte. Und wenn du genug Punkte gesammelt hast, dann kannst du die halt eben gegen diese Belohnungen eintauschen. Ein Eis kostet zum Beispiel 3000 Punkte. Also das heißt, du müsstest dafür ungefähr so 8 bis 10 umweltfreundliche Fahrten oder Spaziergänge in deiner Stadt machen. Okay, da ich sowieso sehr gerne Fahrrad fahre, hätte ich jetzt das Eis so nebenbei. Ja. Aber ich glaube, viele Autofahrer, die einfach ihr Auto brauchen, die werden jetzt nicht extra Spaziergänge machen, um ein Eis zu bekommen. Könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, es ist halt einfach so ein kleiner Anreiz. So ein kleiner Anreiz. Aber woher kommen denn diese Belohnungen? Bella Mossa hat über 100 Partner in der Stadt, lokale Partner, also die Gelateria um die Ecke, die Bar oder das Kino, die geben halt so Gutscheine raus und die kannst du dann halt gegen deine Punkte einlösen. Außerdem wird das Projekt aber auch noch finanziell unterstützt aus EU-Töpfen, aber auch eben von der Stadt. Und die Bürger jedenfalls sind eigentlich total begeistert davon, sagen sie zumindest hier in so einem kleinen Filmchen. Initiative utile, der Typ hier sagt, das ist eine nützliche Initiative, die ist auch sehr originell. Und ein anderer Typ, der meint, ja, die App ist echt super, ist auch total leicht zu bedienen und sie ist sympathisch und ökologisch. Aber man muss auch bedenken, dass man seine Bewegungsdaten eben einfach auch... werden aber nicht zu Profilen zusammengeführt. Das ist jetzt halt eben nur, um das sozusagen, um zu checken, dass du halt nicht doch das Auto genommen hast. Ich finde eigentlich noch die Idee super, dass da eigentlich auch noch wie so ein kleiner Wettbewerbsgedanke drin ist. Das heißt, die User, die können eigentlich auch noch so ein bisschen gegeneinander antreten. Also das heißt, wer die meisten von diesen Punkten gesammelt hat, der kommt natürlich in der Rangliste so ganz nach oben. Das ist halt schon so auch so eine Gamification-Idee natürlich. Und es gibt halt auch noch Special-Events, also mit Geschäften, die können nochmal eigene Events machen, was dann auch nochmal eine PR für die ist. Außerdem können auch Schulklassen mitmachen, Unternehmen. Und ich meine, klar, es geht jetzt nicht um das Eis. Ne? Der Autofahrer macht es nicht fürs Eis. Aber es ist natürlich schon cool, wenn du dich irgendwie gut verhältst und dir gibt noch jemand ein Eis obendrauf. Ich finde, das Fazit von Bella Mossa kann sich sehen lassen. Laut einem BBC-Bericht sind da 3,7 Millionen Kilometer nachhaltiger Nahverkehr zusammengekommen und es wurden über 16.000 Belohnungsvoucher eingelöst. Also, cool. Liebe App-Entwickler und Entwicklerinnen in Deutschland, lasst euch was einfallen. Hier ist schon mal eine gute Idee. Und ich habe auch noch eine Idee, nicht, dass ich jetzt Apps entwickeln würde, aber wenn man da noch irgendwie eine Dating-Funktion reinmachen würde und dann jemanden treffen könnte, mit dem man das Eis isst oder das Bier trinkt, das geht ab wie Schmitz Katze, ich sag's euch. Deutschlandfunk Nova. Hielscha oder Hase?